Einheit 7. A. Übung 1b. Hallo? Hi, Hossein. Hallo, Schwesterchen. Was gibt's? Ich habe mich doch vor 3 Wochen auf die Stelle als Gartenarbeiterin beworben. Und? Heute habe ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Das ist doch toll. Freust du dich? Natürlich. Aber ich bin total aufgeregt. Das ist mein erstes Vorstellungsgespräch. Wann findet das Vorstellungsgespräch denn statt? In 2 Wochen. Da hast du ja viel Zeit, um dich vorzubereiten. Was soll ich anziehen? Zieh doch einfach eine Hose und eine Bluse an. Das passt bestimmt. Du willst ja für einen Gartenbetrieb arbeiten. Natürlich müssen deine Schuhe auch sauber sein. Das ist doch klar. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe vor allem Angst, dass ich die Fragen im Gespräch nicht gut beantworten kann. Da musst du keine Angst haben. Die wollen dich kennenlernen und sehen, was für ein Mensch du bist. Und sie wollen bestimmt auch wissen, was du bis jetzt gemacht hast. Vielleicht kannst du mir ja bei der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch helfen. Klar. Ich könnte am Freitag gleich nach der Arbeit zu dir kommen. Ja, das passt mir sehr gut. Hast du eigentlich den Termin für das Vorstellungsgespräch schon bestätigt? Das sollte man immer so schnell wie möglich machen. Nein, ich wusste nicht, dass man das tun soll. Danke für den Tipp. Das mache ich gleich. Also, was muss ich...